Dokumentation. Art Trash, als Motivation zu einem Dasein. Ohne dabei auf seine eigentliche Beschäftigung verzichten zu wollen, setzt sich Schneider manchmal selbst etwas herab. Diese Aktivität als Art Trash Künstler betreibt er gerne auf eine solche Weise, da es ihm bereits gut damit ergeht. Er möchte die Menschen allesamt als gleichwertig und auch in gleicher Weise bedingt wahrnehmen können und das auch so tun dürfen. Da spricht er manchmal auch mit Freunden von sich darüber. Schneiders Meinung ist einfacher Natur. Jeder habe das gleiche Recht bezogen auf diese Sache. Er möchte ihnen in keinem falschen Licht erscheinen. Niemand soll sich wegen ihm über Gebühr gestört fühlen müssen. Es soll vielmehr einmal wahr werden, dass Schneider das Seinige in einer verträglichen Weise schöpft, so etwas auch tun kann, es aber auch tun wird. Zugegeben, mancher Satz aus seiner Feder ist in einer etwas verdreckten Weise aufgeschrieben worden. Das hat den Autor dann aber auch selbst etwas verwirrt. Trotzdem ist etwas davon gut zu verstehen. Das würde alles nicht so gut gelingen können, wenn Schneider sich nicht so intensiv mit seinem Dasein auseinandersetzen würde. Schneider hat sich selbst bei Werke gefestigt. Er hat sich den eigentlichen Gegebenheiten seines Daseins dabei so umfassend zugewendet, weil diese dafür gut gebraucht werden können. Obwohl seine Texte oftmals etwas Triviales beschreiben, tragen diese einen besonderen Wert an sich.